Erster Jesus war voll mit dem Heiligen Geist. Er ging weg vom Jordan. Der Geist führte ihn in die Wüste. Zweiter Jesus war 40 Tage in der Wüste. Der Teufel hat ihn versucht. Jesus hat nichts gegessen. Danach hatte er Hunger. Dritter, der Teufel sagte zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag dem Stein, er soll Brot werden. Vierter, Jesus antwortete, es steht in der Bibel, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Fünfter, der Teufel zeigte Jesus alle Königreiche der Welt. Es war nur ein kurzer Augenblick. Sechster, der Teufel sagte, ich gebe dir Macht über alle diese Königreiche und ihren Reichtum. Denn ich habe diese Macht bekommen und ich kann sie geben, wem ich will. Siebter, der Teufel sagte, wenn du mich anbetest, gehört alles dir. Achter, Jesus antwortete, es steht in der Bibel, du sollst nur den Herrn, deinen Gott, anbeten. Neunter, der Teufel brachte Jesus nach Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, spring herunter. Zehnter, denn es steht in der Bibel, Gott schickt seine Engel, um dich zu beschützen. Elfter, die Engel werden dich auf ihren Händen tragen, damit du nicht hinfällst. Zwölfter, Jesus antwortete, es steht auch in der Bibel, du sollst Gott nicht versuchen. Dreizehnter, der Teufel versuchte Jesus noch einmal, aber dann ging er weg. Er kam später wieder. Vierzehnter, Jesus ging mit der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Die Leute in der Gegend hörten von ihm. Fünfzehnter, Jesus lehrte in den Synagogen. Alle Leute lobten ihn. Sechzehnter, Jesus kam nach Nazareth. Dort ist er aufgewachsen. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um zu lesen. Siebzehnter Mann gab Jesus die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete die Rolle und fand eine Stelle, wo etwas geschrieben stand. Achtzehnter Dort stand, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, um Gefangene zu befreien und Blinde sehen zu lassen. Ich soll die Unterdrückten befreien. 19. Ich soll verkünden, dass der Herr ein gutes Jahr schenkt. 20. Jesus rollte das Buch zusammen und gab es dem Diener. Dann setzte er sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. 21. Jesus begann zu sprechen, heute hat sich dieses Wort erfüllt, das ihr gehört habt. 22. Alle Leute sagten Gutes über Jesus. Sie waren überrascht über seine schönen Worte. Sie sagten, ist das nicht Josefs Sohn? 23. Jesus sagte, ihr werdet mir sicher sagen, Arzt, hilf dir selbst. Wir haben gehört, was du in Kapernaum getan hast. Tu das auch hier in deiner Heimatstadt. 24. Jesus sagte, ich sage euch, ein Prophet wird in seiner Heimatstadt nicht gern gesehen. 25. Ich sage euch die Wahrheit, in Israel gab es viele Witwen zur Zeit von Elia. Der Himmel war 3 Jahre und 6 Monate verschlossen. Es gab eine große Hungersnot im ganzen Land. 26. Aber Elia wurde zu keiner von ihnen geschickt. Er wurde nur zu einer Witwe in Sarepta geschickt, im Land Sidon. 27. Es gab auch viele Kranke mit Hautkrankheiten in Israel zur Zeit des Propheten Eliseus. Aber keiner von ihnen wurde gesund, nur Neeman aus Syrien. 28. Alle Leute in der Synagoge wurden sehr wütend, als sie das hörten. 29. Sie standen auf und trieben Jesus aus der Stadt. Sie brachten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Sie wollten ihn hinunterstoßen. 30. Aber Jesus ging einfach mitten durch die Leute hindurch und ging weg. 31. Jesus ging nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa. Dort lehrte er am Sabbat. 32. Die Leute waren sehr erstaunt über seine Lehre. Denn seine Worte hatten große Kraft. 33. In der Synagoge war ein Mann. Er hatte einen bösen Geist. Der Mann schrie laut. 34. Er schrie, lass uns in Ruhe, Jesus von Nazareth. Bist du gekommen, um uns zu zerstören? Ich weiß, wer du bist der Heilige von Gott. 35. Jesus sagte streng zu ihm, sei still und geh aus dem Mann heraus. Der Dämon warf den Mann mitten unter die Leute. Dann ging er aus dem Mann heraus, ohne ihm weh zu tun. 36. Alle Leute waren sehr erstaunt. Sie fragten sich, was ist das für eine Kraft? Er befiehlt den bösen Geistern und sie gehorchen ihm. 37. Die Nachricht über Jesus verbreitete sich in der ganzen Gegend. 38. Jesus verließ die Synagoge und ging in das Haus von Simon. Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Die Leute baten Jesus, ihr zu helfen. 39. Jesus ging zu ihr, beugte sich über sie und sprach streng zum Fieber. Da verließ das Fieber sie. Sofort stand sie auf und half ihnen. 40. Am Abend brachten die Leute alle Kranken zu Jesus. Er legte jedem die Hände auf und heilte sie. 41. Auch Dämonen gingen aus vielen Menschen heraus. Sie schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus befahl ihnen, still zu sein. Er wollte nicht, dass sie sagen, dass er der Christus ist. 42. Am nächsten Morgen ging Jesus an einen einsamen Ort. Aber die Leute suchten ihn. Sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht wegging. 43. Aber Jesus sagte, ich muss auch in anderen Städten die gute Nachricht von Gottes Reich erzählen. Denn dafür bin ich gesandt worden. 44. Und er lehrte in den Synagogen in Galiläa.